Hölle mit dieser ganzen verdammten Scheiße. Wir lassen sie einfach rauskommen und dann in den Kugelhagel reinmarschieren. Dann werden wir sterben. Aber dafür werden wir frei sein. Das ist Poesie. Das machen wir, wenn nichts anderes geht.